Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo, ich bin Robert Stein, Abgeordneter im Landtag für die Piraten und unter anderem im Ausschuss für Kommunalpolitik, dort als kommunalpolitischer Sprecher unterwegs. Und wir haben jetzt nach wirklich langem Ringen die Kommunalfinanzdaten, zumindest soweit sie vorliegen, veröffentlicht. Die ganze Geschichte hat sich über ein Jahr gezogen und diese Daten haben wir jetzt transparent gemacht. Die sind auf unserer Homepage abzurufen und ich denke mal, da kann jetzt unser Referent für Kommunalfinanzen, Matthias Bock, noch genauer was in der Kürze einleitend sagen, weil er maßgeblich daran von Anfang an auch beteiligt war. Ja, wir haben es ja auf unserer Homepage, zumindest auf der Fraktionsseite, veröffentlicht. Wir sind das erste Bundesland hier in der Bundesrepublik, das die Daten nach der DOPIG, also nach der Umstellung von der Kameralistik auf die DOPIG, bei uns in Nordrhein-Westfalen heißt es neues kommunales Finanzmanagement, frei veröffentlicht. Da haben die Piraten, insbesondere der Kreis, der da aus Essen kommt, über ein Jahr lang für gekämpft. Und kurz vor Weihnachten, quasi als Weihnachtsgeschenk, war es dann letztendlich soweit. Zuletzt war es dann die kleine Anfrage, die hier aus der Fraktion kam zum Thema Kommunalfinanzen, wo wir nochmal explizit nach der Veröffentlichung gefragt haben. Und das Finanzministerium, das Innenministerium für oder Kommunales, Inneres und Kommunales hat dann dem Druck nachgegeben und hat die Daten veröffentlicht, zumindest freigegeben. Die werden jetzt bald noch in die Landesdatenbank eingepflegt, so dass sie für jedermann abrufbar sind. Jeder Bürger, der da Interesse hat, an den Bilanzen als auch an der Ergebnisrechnung und an der Finanzstatistik, der kann das also tun und unter, ich glaube, www.landesdatenbank.nrw.de die Sachen eben vorfinden und abrufen. Und die Entstehungsgeschichte war, wie gesagt, eine etwas längere. Ich denke, die sich da weitergehend für interessieren, die können dann noch die Langversion hier sich zu Gemüte führen. Aber in aller Kürze muss man eben sagen, dass wir es geschafft haben, dass wir nachweisen können, welche Gelder an die Kommunen gehen, beziehungsweise von den Kommunen ans Land. Gleichzeitig gucken können, in welchen Bereichen die Kommunen Geld ausgeben bzw. einnehmen und gleichzeitig auch aufzeigen in Form der Bilanz, wie die aktuelle Finanzsituation der einzelnen Kommune eben ist. Wir haben jetzt die reinen Daten, wir müssen jetzt gucken, wie wir damit weiter umgehen, so dass wir auch allen Piraten in sämtlichen Landkreisen und in den kreisfreien Städten die Möglichkeit geben können, auf sehr kurzem Wege die Sachen zu interpretieren. Das ist jetzt so der nächste Arbeitsschritt und ich denke, wir werden euch hier auch im Krähennest auf dem Laufenden halten. Gut, dann mache ich da dann das Schlüssel. Wir können direkt übergehen zum weiteren Gespräch, dann schneide ich das einfach nachher ab. Ja, erstmal hallo, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Für die Zuhörer, ich bin Bernd Piral, sollten wir mich hoffentlich an der Stimme mittlerweile erkennen. Direkt die erste Nachfrage, du hast gesagt, dass das für Piraten ist. Ich denke, das ist für alle Bürger, also ich denke, da kann jeder frei drauf zugreifen. Natürlich, also zunächst einmal die Daten, die wir jetzt auf der Fraktionsseite online gestellt haben, ist eine ganz normale ZIP-Datei, die jeder abrufen kann in einem offenen Format. Die Landesdatenbank ist ohnehin frei zugänglich für jedermann. Also klar, wir machen das aus Sicht der Piratenfraktion jetzt hier natürlich, so wie wir es vorher noch im Landesverband gemacht haben. Also eigentlich die Dreiviertel der Aktion ist auch im Landesverband entstanden, aus der Partei heraus. Aber es ist natürlich frei zugänglich für jedermann. Klar. Vielleicht ergänze noch, das Rohmaterial ist dann auch schon von der Basis, unabhängig davon, dass natürlich für alle Open Source mäßig zugänglich ist, von der Basis genommen worden und es gibt es auch schon eine tabellarische Aufbereitung und auch eine einfache Diagrammaufbereitung der verschiedenen Datensätze, sodass halt auch schon übersichtlich damit gearbeitet werden kann für alle Interessierten. Die ist, glaube ich, auch auf unserer Homepage unter der Pressemitteilung auf jeden Fall in den Kommentaren verlinkt. Ich weiß nicht, ob sie auf der Fraktions-Homepage auch schon direkt verlinkt ist, aber das müssen wir auch nochmal direkt angehen. Das wird die Tage bestimmt folgen. Also über www.piratenfraktion-nrw.de unter der Pressemitteilung zu der Veröffentlichung des NKF-Datensatzes gibt es auf jeden Fall in den Kommentaren schon mal, das ist etwas umständlich noch, aber das werden wir auch nochmal einfacher zugänglich machen. Den Link zu dieser Auswertungs-, zu diesem Tool, das gewissermaßen die vorhandenen Datensätze, die schon auf Plausibilität von IT-NRW auch geprüft worden sind und freigegeben worden sind, das muss man auch kritisch sagen, es sind noch nicht alle Datensätze da, dass die vorhandenen Datensätze Umsätze der Kommunen eben tabellarisch übersichtlich aufbereitet worden sind, nach Einnahmen, Ausgaben und auch in Diagrammen schon grafisch dargestellt. Mhm. Gut, ich würde gerne wissen, weil ihr habt das eben schon erwähnt, es war ein langer, langer, harter Kampf. Zumindest hast du mir das zwischendurch auch schon mal berichtet, als wir auf TDPA neulich darüber gesprochen haben. Kannst du mal wirklich sagen, wie lange das gedauert hat, was für Schritte ihr gemacht habt und warum das so ein harter Kampf war, da die Transparenz herzustellen? Ja, also wir haben da in Essen dran begonnen mit dem Projekt, unter ganz anderen Voraussetzungen. Wir haben halt uns kommunalpolitisch aufstellen wollen, haben uns überlegt, was für Teams brauchen wir, welche Themenfelder gibt es. Und der Tim und ich haben da begonnen, haben gesagt, okay, wir machen Haushalt, komplexes Thema. Die anderen haben sich da auf ein paar andere Sachen gestürzt. Und dann haben wir uns da in die Thematik eben eingearbeitet und haben relativ schnell festgestellt, okay, mit der Umstellung auf das neue kommunale Finanzmanagement ist unter anderem eben auch gesetzlich festgehalten worden, dass es eine Veröffentlichungsfrist gibt. Also sprich, die Daten werden nicht nur erhoben und erstellt, sondern sie werden von jeder Kommune auch veröffentlicht. Daraufhin haben wir uns jetzt mal schlau gemacht und haben bei ITNRW angerufen, die ja die Datensammler hier im Land sind, die offizielle Sammelstelle, und haben da einfach nachgefragt, wie das denn auch mit den weiteren Kommunen aussieht. Und uns wurde da gesagt, ja, natürlich, die liefern ja alle an uns. Und dann entstand relativ schnell die Idee, wenn man sich mit dem Haushalt befasst, muss man ja auch fairerweise sagen, die Systematik ist einheitlich. Und dann können wir uns natürlich auch mit den anderen Haushalten befassen und das nach dem technischen Ansatz, den der ein oder andere Pirat ja verfolgt, auch direkt so aufbereiten, dass man dann ohne größere Hürden in jeder Kommune auf die Zahlen zugreifen kann. So, dann haben wir festgestellt, okay, die wollen Geld dafür haben. Wir haben eine Anfrage gestellt, ne? Wir hätten gerne die Daten. Und da wurde uns ein Preis genannt, 2.500 Euro brutto, stand damals im Raum. Wir sind dann, Brutto. Wir sind dann über den AK Wifi gegangen, haben da die Idee das allererste Mal vorgestellt, haben gesagt, ey Jungs, hier können wir echt mal an dem Thema Transparenz arbeiten, das mit Leben füllen im Sinne der Kommunalfinanzen, und hatten da eine Sitzung zu, da gab es dann auch breite Zustimmung, dass wir es weiterverfolgen. Wir haben dann einen Finanzantrag gestellt, damals noch an den alten Landesvorstand, Michelle und Kai, und haben gesagt, unter der Maßgabe, dass wir eben damit arbeiten wollen, würden wir gerne diese Daten kaufen. Das führte damals auch noch ein bisschen zu Protest, weil gesagt wurde, das ist eine große Summe, geht da bitte verantwortlich mit um. Ich habe mir auch so einen Testdatensatz schicken lassen, und bei diesem Testdatensatz kam eben schon raus, irgendwas liegt da im Argen. Weil es war nicht der volle Umfang der Daten, der uns da geliefert wurde, sondern eigentlich nur ein Drittel, nämlich der Teil der Finanzstatistik. Dieses Drittel der Finanzstatistik ist übrigens schon in die Landesdatenbank eingepflegt worden. Das ist der Teil, den das Land aber relativ schnell erheben kann, weil es tut es ohnehin quartalsmäßig, und das sind die Zahlungen, die vom Land kontrolliert werden können, ohne dass man da Rückmeldung braucht. Zwischenfragen für die, die jetzt nicht wissen oder den Hintergrund nicht kennen, so wie ich zum Beispiel. Du sagst, das sind jetzt Daten ein Drittel. Woraus setzt sich denn der Rest zusammen? Genau, das zweite Drittel ist die Ergebnisrechnung. Das ist die interne Rechnung der jeweiligen Stadt oder der jeweiligen Gemeinde. Und der dritte Teil ist die Bilanz, also die Vermögensaufstellung. Und alles drei zusammen ergibt nun das finanzielle Bild der jeweiligen Kommune. So hat man die Zu- und Abflüsse jeweils ans Land. Man hat die Ergebnisrechnung, die ihm widerspiegelt, für welche Aufgaben, welche Aufwendungen zu treffen sind und welche Erträge es gibt. Und man hat am Ende die Bilanz, die Vermögensaufstellung, die eben sagt, konnten wir das mit dem Kapital, was uns zur Verfügung stand, erreichen? Mussten wir neu verschulden? Mussten wir Dinge verkaufen, um Lücken zu decken, etc.? Oder hat man sogar Gewinn gemacht? Also es gibt natürlich einige wenige, und da reden wir von weniger als einem Dutzend in ganz Nordrhein-Westfalen, die von sich behaupten kann, dass sie einen ausgeglichenen Haushalt hat. Da wird sich an der Bilanz noch nicht mal so viel verändern. Aber in der Regel ist es eher so, dass es durch Neuverschuldung geschieht oder durch den Verkauf von Eigentümern, und das wird eben in der Bilanz deutlich, und das sind eben die drei Teile. Deshalb haben wir jetzt gerade salopp von einem Drittel gesprochen, aber das sind die drei Teile. Und die stehen hier zur Verfügung, und die Frage war jetzt, was kann ich vor Ort damit wirklich machen? Also ich sag mal, ich bin jetzt Bürger, oder ich sag mal jetzt auch auf Piraten bezogen, ich bin jetzt Pirat, ich sitze in meiner Kommune. Ich weiß, wir haben mal toll was erreicht, wir haben das offengelegt, jetzt habe ich einen Riesenhaufen an Zahlen und stehe da vor wie ein Ochs vom Berg. Und was kann ich damit machen? Wofür kann ich das wirklich nutzen? Und vor allem vielleicht auch das Hintergrundwissen, wo kann ich mich denn fortbilden, um damit wirklich dann auch vertieft arbeiten zu können? So, das ist der Punkt, das ist der nächste Arbeitsschritt im Prinzip. Mhm. Uns hat es selber ein bisschen überrascht nach dem Kampf, also es gab mehrere Termine bei IT-NRW als auch im Innenministerium. An dem letzten hat der Robert auch teilgenommen. Und der Robert kann vielleicht bestätigen, das war alles andere als ein freundschaftliches Arbeitsgespräch. Das war also... Wir waren jetzt nicht, die waren nicht unfreundlich, wir auch nicht, es ging um die Sache. Und ja, die Interessen waren... Die hat man verneint, ne? Genau, die Interessen lagen nicht beieinander. Ja. War das denn nur mit Mitarbeitern vom Innenministerium oder, ich sag mal, wenn du dabei warst, wurde das schon höher aufgehängt? Ja, da waren auf jeden Fall Abteilungsleiter von IT.NRW. Statistik, also der Abteilungsleiter Statistik, es gibt drei Abteilungen bei IT.NRW und der Abteilungsleiter Statistik, der war eben anwesend, zusätzlich natürlich der Abteilungsleiter Finanzstatistik, also eine Ebene drunter, plus die Sachbearbeiter, die das eben bearbeitet haben, plus Öffentlichkeitsarbeit. Von unserer Seite war jedes Mal Carsten Trojan mit dabei. Ja. Bei den ersten beiden Treffen war auch der Kai Schmalenbach noch als zweiter Vertreter des Landesvorstands dabei, bei den Gesprächen und zuletzt eben Robert als Abgeordneter für den Bereich Kommunalfinanzen. Weil dadurch, dass ich jetzt auch hier in die Fraktion gewechselt habe, haben wir jetzt natürlich auch andere Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Das ist jetzt übrigens ganz klar auch ein Vorteil, dass wir hier in der Fraktion sind. Wir haben das thematisiert im Kommunalpolitischen Ausschuss hier im Landtag. Dort hat man uns also auch noch irgendwie versucht abzutun, als wenn wir keine Ahnung hätten. Und dann haben wir es nochmal formuliert als kleine Anfrage, um da auch schriftlich festzuhalten, was wir genau fordern. Und daraufhin kam dann eben aus unserer Sicht für uns überraschend die Ansage, ja, Daten werden veröffentlicht, weil vorher war da nicht mal ansatzweise von die Rede. Wir haben natürlich auch deutlich gemacht, dass wir im Zweifelsfall für jede Kommune eine kleine Anfrage stellen und den Datensatz erfragen. Und die Arbeit wollte sich da wohl keiner antun. Dann haben wir gesagt, dann machen wir es einmal im Abwasch mit IT-NRW. Also ich kann schon mal festhalten, dadurch, dass wir eine Fraktion haben, haben wir einen viel stärkeren Hebel irgendwo anzusetzen. Das habe ich jetzt auch richtig verstanden. Das ist die Form der kleinen Anfrage. Also ich kann sagen, im Ausschuss war das auch noch nicht zielführend, zu meiner großen Überraschung auch. Aber das Mittel der kleinen Anfrage, das kann man nicht ignorieren. Weil es zum einen schriftlich dokumentiert, was man genau fordert, auch im Wortlaut. Und zum anderen es da Rechte und Pflichten gibt, die zu erfüllen sind. Und an der Stelle kann man sich da nicht gänzlich der Anfrage entziehen. Wir haben in den Plenarien halt auch darauf aufmerksam gemacht, wobei man sagen muss, okay, damit erreichen wir eventuell ein Stück weit Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist immer gut, um da auch ein Stück weit Druck aufzubauen, aber das Thema ist ja noch nicht unbedingt so von vornherein jedem zugänglich, dass es da eh schwierig war, Druck aufzubauen. Insofern ist das schon ein richtiger Erfolg, den wir hier erzielt haben. Auch, dass wir eben über den Weg jetzt auch wirklich zum Ziel gekommen sind. Ja, und der Landesvorstand, wie gesagt, oder zumindest jetzt Kai und Carsten können bestätigen, dass sich das vorher wirklich gezogen hat. Es gab kontinuierlichen Kontakt in Form von E-Mails und Telefonaten, als eben auch drei Treffen. Und da waren alle Ebenen, wie gesagt, mit inbegriffen, bis hin sogar zwischenzeitlich zu einem Brief, den wir verfasst haben, den Robert gesendet hat, direkt an den Innenminister und an Herrn Jäger, Entschuldigung, Inneres und Kommunales, wir darauf nochmal gedrängt haben, die Sachen zu veröffentlichen. Und wenn man die Aufmerksamkeit dann erreicht, die Stufe der Aufmerksamkeit, dann tatsächlich bewegt sich da was. Wir sind, wie gesagt, das erste Bundesland. Ich bin gespannt, ob die anderen Bundesländer jetzt im Zuge der Umstellung, die sind auf unterschiedlichen Leveln, da nachziehen werden. Und es wäre eben schön, das vielleicht auch einfach flächendeckend hinzubekommen. Wobei man sagen muss, die Standards sind unterschiedlich. Die sind auf den einzelnen Länderebenen natürlich auf Länderebene festgelegt. Und das kann man ja nicht eins zu eins vergleichen. Aber man kann da auf jeden Fall auch als Pirat in einem anderen Bundesland darauf hinarbeiten, sich das mal als Thema auf die Fahnen zu schreiben. Es war nur eine Frage, was man damit machen kann. Das ist natürlich immer schwierig, weil da kann man hier und da anfangen. Grundsätzlich sollte man ein bisschen Affinität haben zu Kommunalfinanzen und der Finanzen an sich, das ist nicht schlecht. Wer jetzt Angst hat, Berührungspunkte, mein Mitarbeiter, der Andreas Graf, bietet da auch Vorträge an für die Stammtische, wo er das neue kommunale Finanzmanagement auch erklärt und auch erklärt, wenn man so einen Haushalt liest, das ist schon mal nicht verkehrt, den könnte kontaktieren problemlos, der hält diese Vorträge. Es ist nicht verkehrt, das mal gehört zu haben, weil die kommunale Arbeit wartet auf uns. 2014 sind Wahlen. Wir können davon ausgehen, dass wir überall in irgendeiner Form vertreten sein werden. Und spätestens dann müssen wir, ob wir wollen oder nicht, uns auch mit kommunalen Haushalten auseinandersetzen. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, früher oder später, es ist gar nicht so schlimm und so schwierig, sich wirklich auch aktiv und konstruktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gut, und dann kann man natürlich schon mal festhalten, dass so eine Datensammlung, wie wir sie jetzt veröffentlichen, maschinenlesbar, natürlich übersichtlicher ist als teilweise 1000 oder 2000 Seiten dickes PDF. Was man damit im Detail macht, da muss jeder auch nochmal seine Bereiche raussuchen, ob er irgendwo im Bereich Verkehr oder Wohnen etc. mehr Schwerpunkte hat. Ja, also die Datensätze, die dann konkret interessieren, kommunal, das ist ja auch wirklich von Kommune zu Kommune unterschiedlich, weil andere politische Themen in jeder Kommune im Fokus stehen. Die muss man sich dann raussuchen, aber in der Regel findet man wirklich zu allem, ob es Museen sind, ob es Einnahmen durch Blitzer sind oder sonstiges, zu allem findet man irgendwie ein Pendant da, irgendeine Produktgruppe in dem Haushalt. Und dort wird dann halt schon mal die Recherche deutlich vereinfacht in irgendeiner Form. Also ich kann dazu sagen, will ich jetzt nicht unterbrechen, aber der Vortrag ist in Bochum gelaufen bei uns. Ich habe den gesehen. Der war gut. Du warst ja auch da. Andreas ja auch. Andreas auch. Hallo, aus dem Hof. Ich will euch auch noch nötigen, euch beiden den auf Video zu bannen. Weil ich sag mal, wir sind ja momentan in einer Zeit, wo nicht hundertprozentig feststeht, dass ihr beiden dem Landesverband erhalten bleibt. Im Hinblick, sage ich mal, auf den 26.01. Podcast können wir immer machen, Bernd. Immer für die Schulung halt, ne? Das wird dann halt schwieriger. Ja, deswegen möchte ich gerne noch ein Videoband, wenn ihr nichts dagegen habt, können wir uns aber nach und nach, braucht jetzt nichts bei der laufenden Aufnahme zu sagen. Es hat mich wirklich überrascht, was man alles sehen kann, was man herausfinden kann. Das wurde am Beispiel sehr deutlich gemacht. Ein sehr guter Vortrag, kann ich auch wirklich nur empfehlen, sich den anzuhören. Und ich denke, dass die Interessierten, wenn man das in große Runde macht, dass die Interessierten vielleicht auch nochmal speziell geschult werden können. Das kann ich als Feedback schon mal hier so an euch geben, das wäre ganz gut. Grundsätzlich das. Du wolltest gerade noch mal sagen, was ich hier darum habe. Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben das jetzt im Sinne von Open Data erstmal als Gesamtpaket zur Verfügung gestellt, also online gestellt, sodass jeder damit machen kann, was er für richtig hält. Mhm. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig, einfach Daten zu befreien, weil man A, nicht immer an alles selber denkt und B, an der Stelle ja auch ein bisschen die Inspiration der Partei als auch der Bürger sozusagen anreizen will und einfach auch mal guckt, was da so kommt. Also wir haben es online gestellt und das, was man da jetzt auch in den Kommentaren findet, das ist einfach spontan entstanden. Das hatte dann nichts mehr mit der Fraktion zu tun, sondern das war die Reaktion von außen. Mhm. Wir haben in der dritten Februarwoche noch den Open Data Day. Da bin ich mal gespannt. Da müssen wir vielleicht auch mal Vorbereitung treffen, dass wir im Zuge dieses besonderen Tages da vielleicht auch noch mal was mit den Daten anstellen. Aber es ist jetzt zunächst einmal geplant, die Daten mit, also diese Finanzdaten jetzt auch mit weiteren Daten zu kombinieren. Also interessant ist ja auch immer Pro-Kopf-Verschuldung. Also dass eine Kommune Verschuldung X hat, ist da noch nicht so spannend. Ich will erstmal gucken, wie hoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung oder die Ausgaben für Schulen sind ja nur interessant, wenn ich weiß, wie viele Schüler da sind, etc. pp. Also du kannst das jetzt mit diversen Bereichen eben kombinieren und da wird es dann eben genau an der Stelle spannend. Ne? Und was wir jetzt versuchen werden, da will ich jetzt aber nicht vorweggreifen, ist, die Sachen sofern zu visualisieren, dass wir eben eine NRW-Karte haben mit den jeweiligen Kommunen und dass du dann als Selektor sozusagen auf die Daten in der Datenbank zurückgreifst und dir dann entsprechend anzeigen lassen kannst, wie sieht es in meiner Nachbarkommune aus, wie steht es im Vergleich, sind die Regierungsbezirke vielleicht schon auffällig, was Unterschiede angeht. Wenn du dir einzelne Punkte, entweder aus der Bilanz oder aus der Ergebnisrechnung oder Finanzstatistik, da rausholst und dir eben im breiten Vergleich auf die Fläche gerechnet eben anschauen möchtest. Was man immer machen kann, was jetzt leider noch nicht geht, was in Zukunft aber möglich sein wird, ist, Vorjahreswerte zu vergleichen. Mhm. Die Daten, die jetzt da stehen, also auf eine Kommune bezogen. Also du kommst jetzt aus Bochum. Dich interessiert Bochum natürlich wesentlich stärker als für mich jetzt als Referent das ganze Land, ist auch klar. Ja. Deshalb für dich und für wahrscheinlich auch für viele andere Piraten ihre eigene Stadt interessant. Und da ist es jetzt so, da die Daten laufend aktualisiert werden, kannst du dann von 2008 beginnend dir Jahresvergleiche anstellen lassen. Mhm. Das ist so der nächste Schritt auch dann für die Internetseite, dass man sagt, okay, du schnappst dir eine Kommune und dann guckst du dir einfach die Bilanz an, wie hat die sich verändert, lässt sich daraus was ableiten, wie hat sich der Stärkungspakt auf deine Kommune ausgewirkt, also ne? Mhm. Könnte jetzt ein Aspekt sein, sind das irgendwie nur 50 Kommunen, du kannst das beliebig runterbrechen. Ja. Das ist was bestimmt bis Mitte des Jahres irgendwie noch entwickelt werden muss. Ich sage nicht, dass es schon irgendwie fertig ist, aber das ist jetzt erstmal so grob die Idee dahinter, an der wir hier arbeiten. Und was ich ganz schön finde, also klar, einmal die historische Vergleichbarkeit über den Zeitverlauf ist sicherlich nicht verkehrt. Da kann jede Kommune schauen, wie bin ich im Trend, wo läuft das aus dem Ruder auch über die Historie hinweg, wo muss ich was tun. Und wenn ich dann auch die Vergleichbarkeit habe zwischen den Kommunen, dann kann ich natürlich auch Kommunen herausfiltern, die bestimmte Sachen richtig gut machen. Mhm. Und wenn ich feststelle, es gibt eine Kommune, die macht irgendwas, die steht irgendwo deutlich besser da als unsere Kommune, und das war in der Vergangenheit auch schon so, dann kann man natürlich anfangen, genau zu suchen, ja, warum ist das denn besser? Ja, mhm. Und dann hat man natürlich auch wieder richtig praktische Möglichkeiten. Erstmal A, weil ich vorher natürlich schon klar machen kann, wo läuft es besser, und dann kann ich nach dem Warum fragen, ne? Wenn ich erst gar nicht weiß, wo es besser läuft, ja, dann wird es schwieriger, das Warum klären zu können, weil ich dann quasi in ganz NRW pauschal suchen muss, und wenn ich weiß, in Essen läuft es im Bereich, keine Ahnung, Schule besser als in Bochum oder wie auch immer, dann weiß ich muss in Essen danach suchen. Und dann kann man sich in Essen auf den Weg nach der Frage nach dem Warum machen und gucken, ob die irgendwas kommunal geschickt anstellen, was sich auf Bochum übertragen lässt. Und dann kann man auch aktiv Politik natürlich leichter gestalten. Habe ich direkt eine Nachfrage zu? Du sagtest halt, ein grafisches Informationssystem, ein System, Kommunalfinanzen aufzubauen. Mein spontaner Gedanke war, das mit Hardfacts zu hinterlegen. Also ich sag mal, Hebesätze, genau, diese Randbedingungen, also jetzt nicht rein nur diese Kommunaldatensatz reinzupacken, sondern wirklich das zu untermauern mit bestimmten, ich sag mal, vergleichbaren Sachen, die bei den Kommunen unterschiedlich sind, um da auch zu gucken, ne, um diese Auswertung zu vertiefen, ganz klar. Ja, da kann ich vielleicht schon direkt andeuten, der Vorteil, dass es jetzt in der Landesdatenbank komplett eingepflegt wird, ist der, dass es direkt mit der Kennziffer auch hinterlegt ist und dass sich über diese Kennziffer bereits jetzt ja schon Daten hinterlegt befinden in der Landesdatenbank. Und der erste Schritt ist erstmal, die Daten zu nehmen, die ohnehin schon da sind, und jetzt endlich mal mit den Finanzdaten zu kombinieren. Mhm. Einfach als Datensatz, wie ich das gerade schon angesprochen habe, um Dinge pro Kopf auszurechnen oder pro Quadratmeter oder pro Stückzahl, was auch immer da eine Rolle spielt. Und das ging halt so vorher überhaupt nicht. Und eröffnet jetzt einfach neue Möglichkeiten. Und da ist jeder gefragt übrigens, sich auch bei der Entwicklung zu beteiligen. Mhm. Weil, wie ich das schon sagte, an alles denkt man eh nicht. Und es gibt immer spezielle Interessen, die lassen sich jetzt einfach leichter umsetzen. Ja. Vor allen Dingen, wenn die Datensätze schon vorhanden sind. Und wenn jemand noch einen Datensatz vermisst, mit dem er das jetzt beispielsweise kombinieren möchte, weil sich das aus der Betrachtung jetzt einfach so ergibt, dann wäre halt auch ein toller Anreiz, da Feedback zu bekommen, dass wir vielleicht dann auch anschließend daran arbeiten. Mhm. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt hier die Möglichkeiten und sollten wir die auch ausschöpfen. Klar, ist open for everybody, ja. So ist es. Ja. Und ganz wichtig nochmal, auch mal ein schönes Beispiel, Zusammenarbeit Fraktion Basis in dem Fall wieder, dass die Fraktion dafür gesorgt hat, dass das Ganze transparent wird, und sofort wurde konstruktiv von der Basis oder von einzelnen Leuten dann, die in dem Themenbereich aktiv sind, das dankend angenommen, und es wurde was ausgemacht, schon ein erster Schritt, und das wird jetzt permanent weiterentwickelt werden, da bin ich mir sicher, und insofern ist es ein tolles Beispiel fürs Zusammenspiel halt, wie es laufen soll und kann. Ja, das auf jeden Fall. Also für mich stellt es sich dar, wir haben das gemacht, wofür wir Piraten stehen. Wir haben Dinge transparent gemacht, bauen ein System auf, oder ich sag mal, die Daten aufgenutzt, um ein System aufzubauen, soll dazu genutzt werden. Und dann kann man versuchen, was Piraten machen, das System zu verstehen. Und wenn man das System verstanden hat, ist zum Besten, den zu verändern. Also ich muss sagen, ich nehme sowas ungern in den Mund, weil es immer sehr platitüdenhaft klingt. Ich finde, das war eine sehr piratige Aktion und muss einfach sagen, finde ich top. Ich hätte gerne dazu noch die ganzen entsprechenden Links von euch zusammengestellt, damit ihr das jetzt auch hört, unten drunter setzen kann bei YouTube und im Blog, damit ihr die Sachen auch findet, die hier angesprochen worden sind. Ich habe soweit mein Wissensdurst gestillt. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas sagen wollt, was wichtig wäre für das Thema. Ja, eine Idee vielleicht noch angesprochen, deshalb nur angesprochen zur Abrundung, weil die ist jetzt noch nicht so ausgereift. Die ist bei mir jetzt über Weihnachten entstanden, hat jetzt noch nicht so viel mit der Fraktion zu tun. Ich bin mit Marian Steinbach in Kontakt, der Mensch, der Offenes Köln programmiert hat. Mhm. Wen das interessiert, Thema Kommunalpolitik, Offenes Köln, dringend mal angucken. Der bricht nämlich die Ratsinformationssysteme auf und visualisiert die Ratsentscheidung. Und das ist der nächste wirklich interessante Schritt, nicht nur die kommunalen Haushalte sich anzuschauen, sondern die in Verbindung auch zu sehen mit dem, was im Rat besprochen wird. Und wie gesagt, das ist jetzt alles nur Ideenstatus, aber da geht es eben darum, dass wir NRW auch noch in ganz anderer Art und Weise transparent gestalten können, wenn wir nämlich flächendeckend diese Ratsinformationssysteme aufbrechen und die Daten frei zugänglich machen, im Sinne von maschinenlesbar auch, dann ergeben sich da ganz andere Zusammenhänge noch. Und da kann man auch mal vollkommen ratsübergreifend auch betrachten, wie einzelne Regierungen, du hast ja in den Landkreisen auch unterschiedliche Besetzungen im Gegensatz zu den kreisfreien Städten, die eher SPD-regiert sind und die Landkreise dann doch eher schwarz sind, kann man sich aber wunderbar angucken, weil man sich dann erstmal finanziell vergleichbare Kommunen raussucht, das kann man über die Bilanzen, und sich dann aber auch mal anguckt, okay, was passiert denn da politisch? Nicht, dass man die dann irgendwie nachher vergleichen kann, aber ich will einfach Unterschiede aufzeigen, auch in dem, was politisch dort geschieht. Und das ist halt eine Idee, die jetzt mehr und mehr bei mir reift, ob die sich umsetzen lässt und wann, möchte ich mich jetzt hier nicht so äußern, aber das ist so ein Punkt, den sollten wir, glaube ich, auch noch angehen. Und dann sind wir da auf kommunaler Ebene schon gut aufgestellt für 2014. Offenes Köln, hast du gesagt, ist das ein Pirat, der das gemacht hat? Nein. Der ist unparteiisch. Unparteiisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vom Herzen. Gut, trotzdem werde ich mal gucken, wenn du mir eine Kontaktdaten gibst, dass ich versuche, einen Podcast mit ihm zu kriegen, weil das eine sehr gute Idee ist. Ja, also es kann man jedem empfehlen. Marian Steinbach heißt der gute Mann. Ist Webentwickler aus Köln. Eben weil er aus Köln kommt, hat er das für die Stadt Köln gemacht. Ist ein bundesweit bekanntes Projekt. Sollte man sich einfach mal angucken, finde ich an der Stelle absolut erwähnenswert. Mir ziemlich egal, auch dass er unparteiisch ist, das sollte jeder Pirat auf kommunaler Ebene sich einfach mal angeguckt haben. Total interessant. Und wie gesagt, auf dieser Idee basierend kann man das Ding einfach ausweiten, entweder aufs Ruhrgebiet, aus ganz NRW, es hängt jetzt ein bisschen von der Arbeit ab, die da entsteht. Und dann kann man sich eben eine Umsetzung machen. Alles klar. Aber Kontakt gebe ich dir natürlich gerne. Bedanke ich mich schon mal. Grundsätzlich an die Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst jetzt, wen ihr da mit Fragen malträtieren könnt. Alan Robert. also Matthias Bock, ich bin natürlich auch ansprechbar, oder auch mein persönlicher Mitarbeiter Andreas Graf, der ist auch fit in Kommunalfinanzen. Ja. Wir sind die richtigen Ansprechpartner dafür. Wir wissen über das Thema eigentlich so gut Bescheid, glaube ich, in der Partei wie nicht viele andere, möchte ich mal vorsichtig sagen. Insofern sind wir keine schlechten Ansprechpartner. Und insofern ist das nicht verkehrt, wenn euch an Matthias und Andreas am besten direkt wendet. Ja. Dann habe ich nämlich die Möchtest du einmal ins Bild gehen, damit man auch sieht, wer du bist? Also mich erreicht man unter robert.stein@landtag.nrw.de. Genau, mich unter matthias.stein@landtag.nrw.de. da auch. Ich kann hier immer alles weiterleiten. Lass uns mal seriös bleiben. Andreas.graf, Graf mit 2a geschrieben, @landtag-nrw.de. Ich schicke das dann auch gerne an die beiden weiter. Kommt nicht an, oder? Wie? Landtag.nrw.de. Minus, habe ich doch gesagt. Nee, ist aber Punkt. Mist, Punkt. Landtag.nrw.de. Ich schlage vor, dass wir die letzten 3 Minuten rausschneiden und nochmal neu drehen. Du musst mal ein Stück nach links, mal sieht es nicht. Jetzt ein bisschen tiefer, ja. Jetzt darf es einmal wieder. Jetzt nach hinten. So, jetzt haben wir uns auch, falls das nicht mit Piraten sind, sondern auch Bürger noch ordentlich lächerlich gemacht. Super. Nein, Sie sehen. Trotzdem erreiche ich immer was. Nein, sie sehen einfach, dass wir Piraten auch Spaß an der Politik haben und ich denke, wir nehmen das zwar alles ernst, aber nicht wir ernst, das ist gut so. Oder? Ja. Gut. Dann bedanke ich mich vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend. Klar. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, super. Danke. Ciao. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.